Das ist immer noch Nein. so. Okay, Ach. Leute, wir fangen, ja, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, wir fangen an. Wir machen das Ganze so, wenn ihr was zu besprechen habt, dann sagt, also, ob ihr jetzt über Filme, Serien reden wollt oder ob ihr einfach irgendwie irgendwas auf dem Herzen habt. Also eine Art Seelensorge, ne? Ja, genau. Katzhörer Seelensorge, machen wir das so. Ja, super. Ich suche gleich bei Google irgendwas Beschissenes raus. Ich habe aus Versehen ein Regal gebaut. Ist es von Ikea? Keine Ahnung. Weil wenn ja, dann ist dir nicht mal zu helfen. Dann musst du zum Psychiater. Also, warum ist du bist doch Psychiater. Regal aufzubauen, Alter? Nein, ich bin eigentlich nur Krankenpfleger. Oh, okay. Aber bei Nacht bin ich Batman, jederzeit. Und wenn Vollmond ist, bist du Kuro. Auch. Jetzt hat ja die neue Season angefangen, also zu Thema Serien. Jetzt kommen alle Serien nochmal zurück. Zum Beispiel, jetzt kam neulich Heroes zurück. Das fand ich auch richtig geil. Ja, das hab ich gar nicht gesehen. Ich würde mich schämen. Ja, Schande. Ich habe mir heute die ersten zwei Folgen angesehen. Alter, das ging voll ab. Also vor allem, man hat einen Teil vom alten Cast, aber es gibt auch viele neue Figuren. Wie viele Staffeln gibt's davon eigentlich? Sechs? Vier. Aber die vierte kannst du vergessen. Genau, was kam noch? American Horror Story kommt zurück, aber ich glaube, das gucken die wenigsten von euch, oder? Nee, interessiert mich nicht. Nein. Okay, was gibt's noch? Arrow. Komm, Arrow, Leute. Ah, komm, Arrow, komm mir nicht damit. Ja, ich finde Arrow, ich wollte jetzt echt scheiße. Ansehen. Aber man muss dazu sagen, jetzt ist es wie in den Comics. Jetzt heißt ja Green Arrow ab der vierten Staffel, das ist gut daran. Wow. Ja, was für eine Wendung. Und John Diggle sieht aus wie Magneto. Aber das wird ja der nächste Jon Stewart. Der wird Green Lantern, ich schwöre es dir. Katzura. Ja. Was für ein Programm guckst du immer? Also, hast du überhaupt einen Fernseher oder? Was ist das? In der Steinzeit. Er hat einen PC. Nee, ich guck die ganzen Sendungen auf Zeitung. Also, für diese von Harry Potter, die sich dann so bewegen. Nee, ich mein, hast du Netflix oder Sky oder... Nee, Quatsch, brauche ich auch nicht. Ich hab Netflix. Ja, ich meine, für was gibt es Torrent, ne? die Macher der Serien bluten wegen diesen Seiten und wegen diesen Programmen. Ja, die bluten echt, sie bluten. sie bluten aus. Aber Corona guckt ja auch alles auf Streamcloud, Leute. Stimmt. Nee, Quatsch. Ich meine, ja. Ich meine, wenn du eine Sendung unterstützen willst oder so, dann würde ich es mir auch kaufen. Ja. Aber ich sehe daran jetzt nicht so einen Sinn. Also ich denke, erstmal sollte man sich erstmal halt an sich denken und dann an die anderen. Also, das ist meine Meinung. Wir haben noch einen neuen Zugang. Johnny Brothers. Johnny! Yo, what's it up? Yo. You smell what the rock is cooking. Sorry, ich hab's komplett verpasst. Ich war draußen und dann hat's länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, wir haben 19.30 Uhr zu Hause. Kein Problem, kein Sorry. Problem. Sorry, worum kein geht's gerade? Um das Leben und über den Sinn des Lebens. Achso. Nice. Ja, genau. Warte, also zum Beispiel... Streamcloud. Genau, Streamcloud. Alter, was ein krasses Déjà-vu. Ich kenne doch noch jemanden, was Gongsura. Hast du nicht einen YouTube-Kanal? Ja klar. Wie viele Abonnenten hast du? 2 Millionen oder so, ne? Ja, google mal Gronkh. Nein, ein paar tausend. Google mal Gronkh, also. Nein, deine Stimme, ich kenne die. Du warst irgendein Anime-YouTuber. Nee, ich bin... Doch, das ist Markus. Ja, Grand ist cool. Ja, das ist cool. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oder denkst du... Alles klar. Nein, Broken Frums. Alles klar. Das ist ja ein Spiel. Genau. Okay, ja, machen wir mal weiter mit dem Thema. Wo waren wir gerade? Also bei Gott um die Welt. Ja, es ist halt ein sehr philosophisches Thema, der Sinn des Lebens. Ist es jetzt doch die Fortpflanzung oder nicht? Was denkt ihr dazu? Nee, ich bin auch neulich diesem Thema wieder begegnet. Ganz ehrlich, Leute, sag mal ehrlich, wie oft geht ihr überhaupt ins Kino? Das zerstört ja auch eigentlich die Filmindustrie, so gesehen. Warum? Wieso zerstört es die Filmindustrie? Einmal im Monat. Dreimal. Und wenn, dann sind es bestimmt irgendwelche Blockbuster oder Sequels, wo ihr schon den ersten kennt oder so. Ne? Ja, was denn sonst? Ja. Ja, was willst du denn sonst gucken? Ja, warum wollt ihr nicht was Neues Anime ausprobieren? Ja, was willst du denn gucken? Ich meine, wenn es in der Stadt keine Arthouse-Kinos gibt, ja, dann kann man auch nichts machen. Ja, aber ich meine jetzt irgendwelche Filme, die dich vielleicht erstmal abschrecken, aber wo ihr irgendwie... Aber denkt, es laufen könnte... doch keine guten Filme, ja? Das ist Quatsch, es laufen immer gute Filme. Ach komm, jetzt sagst du bestimmt Everest und so, ja? Was läuft gerade gut? Was läuft gerade gut? Fuck, hier geht der 2. Oh nein, komm nicht. Ich bin mir sicher. Du würdest jetzt mit Everest kommen. Oh, wir haben einen Neuzugang. Ja, ja. Der Neuzugang, Scarby, was denkst du von Fuck, hier geht der 2? Hallo? Alles klar, hallo? Okay, weiter, nächstes Thema. Alles klar. Der beste Film, der momentan läuft, ist immer noch der kleine Rabe Socke 2. Oh nein. Straight Outta Compton ist gar nicht so schlecht. Katakomben. Ich war da zweimal drin, Alter, als schwarzer Straight Mann. Straight Outta Compton. Ach, Straight Outta Compton. Ja, Dr. Dre, was willst du? Das ist... Hallo? Ja, hallo, hallo, Sie? Tschüss. Hallo. Hallo. Nein. Ja, tschüss. Tschüss. Ey, Gralex, jetzt mir eingefallen, Alter. Ja, jetzt ist. Alter, Mann, wer? Alter. Illuminati. Mir ist nicht eingefallen, Mann, die Stimme. Hast du gerade Kuruno als Gralex beleidigt? Ja, was soll der Scheiß? Ja, was soll denn das, Mann? Ist Gralex mit der Stimme, die einem Ohrenkrebs verursacht. du Pico. Ja, das würde ich jetzt sagen. Doch, ich bin halt eine Backer-Bitch. Kann ich nicht sagen. Alles klar, kein Problem. Aber ich bin echt meidisch. Play Taco Wiele neulich im Video von Kuruno erst mal 200 neue Abonnenten. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, keine Ahnung, ich verfolge den gar nicht. Furchtbar so Leute, die sich irgendwie durch andere Videos mehr Abos dazu holen, oder Elon? Yeah, Gralex? Ne, Gronk? Ne, aber was laufen denn für gute Filme? Also außer Everest vielleicht. Ja, gut, Everest ist gar nicht, glaube ich, das ist so ein 0815 Film, oder? Ja, es geht. Der Trailer sieht eigentlich ganz normal aus. Ja. Weil ich bin neulich auf dem Video. Oh, Mensch, nee, komm, der fand ich echt scheiße. Nee, der erste war ganz okay. Ne? Der erste war ganz okay. Ja, der zweite ging auch eigentlich, aber ja, es ist jetzt nicht wirklich was Tolles und Außergewöhnliches. Ja, aber besser als Tribute von Pan im Franchise, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall, klar. Ey, das ich fand den ersten sogar noch ganz gut, man, aber der zweite und was weiß ich, was danach noch kam, weil nach dem zweiten habe ich schon aufgehört. Ja, der dritte war so gut, schon von Pan gut. Es gibt auch Menschen, die dachten es zu Tode. Keine Ahnung. Ja. Was kommt das nächste? Ich mag Twilight, gell? Du magst Twilight auch bestimmt. Nein. Twilight, ach du Scheiße. Okay. Alter, richtig geiler Film, Mann. Übelst geil. Ach, geil. Sura, was denkst du eigentlich von der ersten, also Serie von Daredevil? Oh, da werde ich mir... Oh ja, die war sehr gut. Ja, da werde ich mir haten, weil Costa hat mich auch gehatet. Ich mag die Serie einfach nicht. Ich finde die einfach schlecht. Brave yourselves, hate is coming. Nein, das glaube ich dir nicht. Sagst du mir ins Gesicht. Ja, komm. Er ist spektakulär bei dem und schlecht ist Daredevil, was sagst du, gell? Ja, was hat der für Probleme? Der Typ ist irgendwie krank. Guck dir die Serie nochmal an. Nee, ich hab mir die, ich hab's mir meinem Vater angeguckt und der hat auch schon nach 5 Minuten gesagt, was ist das für eine Scheiße. Menschen sind Gruppentiere, du hast dich beeinflussen lassen. Ja, leider. Nee, aber ich finde auch aktuell Agents of S.H.I.E.L.D. ist auch vollkommen direkt. Die erste Staffel auch okay. Ja, aber da gebe ich dir recht, Gotham, ja gut, jetzt du magst, also Alex, du magst ja Gotham, hast du gemeint, ne? Ich mag auch Gotham. Mittlerweile nicht mehr. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist, ich mag es trotzdem, ja. Aber es ist nicht gut, das weiß ich schon. Schlechte Zeiten. Ja gut, dann muss ich sagen. Gotham ist gut, aber nicht schön. Genau. Halt die Fresse, ich will reden. Aber was hat dich denn mit deiner Serie unterhalten? Wegen den ganzen Schurken oder was? Ja, also es gab halt ganz viel Fanservice für die Fans. Das war schon ziemlich cool. Also so ein nackter Joker, ne? Ja. Er kann fliegen und er hilft den Leuten. Ja, genau. Ja, easy. Ja. Also ich auch noch. Serie auch. Oh Gott, ja. Lass Gott aus dem Spiel. Genau. Hey, immerhin mag ich kein Fairy Tale. Das macht dich schon zum guten Menschen. Ja. Das muss jetzt nicht als Beleidigung ausbauen. Ich hab Fairy Tail früher irgendwann mal übelst gefeiert. Ich mag Fairy Tail immer. Also, ich verstehe aber nicht, was Leute an Fairy Tail so finden. Katz, kurat, der Raumzug nach Rot. Ja. Oh, Beefsteak. Oh nein. Mr. Mustache ist da. Ich kapier nicht, aber sein Mikro ist. Ich feiern kann. Die Charaktere haben einen interessanten Background. Man kann richtig die Handlungen der Charaktere nachvollziehen. Nicht wirklich, nein. Aber nehmt ihr nicht ernst. Nehmt ihr nicht ernst, Mann, das war krass. Fairy Tail war mal super und inzwischen ist es einfach nur noch okay. Fairy Tail war nie super. Es war höchstens super scheiße, ja. Die erste Staffel war okay. Fairy Tail hat uns gezeigt, dass man nicht nur mit Kraft gewinnt, sondern mit strategischem. Okay, Leute, jetzt beruhigen wir uns alle. Jetzt noch für den Faktor. Fairy Tail, lass mal jetzt Fairy Tail spielen, okay? Ganz ruhig, ja, Fairy Tail ist nicht gut. Wartet, ganz ruhig, Leute. Wir dürfen hier nicht. Moment. Beschwert euch mal lieber über die Scheißqualität von Dragon Ball Super. So super ist es nicht gerade. Oh ja, das ist echt. Boah, die Animationen, ja. Wie er sagt, so Gokus Mutter kann ich kochen. Katsura, schämst du dich nicht? Ja, natürlich. So. Einfach auf Mutter gehen. Wie findet ihr eigentlich die Animationen dieses Jahr? Hey, wake up. Irgendwie? Nee, allgemein halt. Ja, wie allgemein? Ja, rauskommen, ich verstehe nicht, was für Animation. Also, das ist halt so. Früher war alles besser. Dragon Ball Z war besser. Als Hitler Dragon Ball rausgebracht hat. Das waren die besten Zeiten. Ich frage mich auch, ob Meister Kaios Stimme auch die letzte war oder ob das ein neuer Sprecher ist, weil der ist richtig schlecht. Selbe Sprecher. Das ist dasselbe. Aber sag nichts gegen Meister Kaios, bitte, okay? Nee, aber das ist ein Grundsprecher so richtig. Nein, schau mal, er ist einfach alt. Er ist irgendwie so 85 Jahre alt und dann kann man. Deswegen sind alle Emotionen abgestorben, oder was? Ja, wieso denn nicht? Gute Erklärung. Ja, ich mag auch Joghurt. Ja. Servus. Ja, tschüss. So, okay, Leute, aber Flash, das ist die beste aktuelle Superhelden-Serie. Da muss ich dir ja recht geben. Ja. Bin wieder der Einzige, der nicht Flash guckt. Ich hab sogar ich gesehen. Oh, raus. Ich hab das sogar mit meinen Eltern geguckt, okay? Ja, keine Ahnung. Ich nicht. Also, ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwie einen Relator-Comic durchgelesen, da kam er zu Freud angerufen und meinte so: Hast du Flash gesehen gestern? Oh mein Gott, das war so geil. Ich hab jetzt gar nicht gecheckt, was losging, gell? Und dann hab ich irgendwie 10.000 WhatsApp-Nachrichten bekommen. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Das ist so krass. Das ist das Beste überhaupt. Was mich am Flash so anpisst, ist dieses Mainstream, was du jetzt fängt jeder an so, ja, ich hab Flash geguckt und die beste Sendung aller Zeiten, ja, weißt du, so ein Mädchen aus unserer Klasse, so, ja, Flash, die beste Serie, oh mein Gott. Das ist doch genau dasselbe, okay, ganz ruhig, jetzt nur zur Erklärung, die beste Superhelden-Serie aktuell ist und bleibt John Cena. Ja, aber guck mal nochmal zu der Sache mit diesem Hype, jetzt guckt es jeder so, weil das ist genau dasselbe, was ihr auch in Straight Outta Compton, da gehen die Leute einmal rein und sagen so, WA, beste Rap-Gruppe, Mann. Ich hab sie schon damals gefeiert. Wisst ja, in den 90ern oder so. Ist echt so. Die kannten die ja nicht. Denn so, ja. Flash ist der beste Superheld, der schlägt alle. Nein. Der gewinnt gegen jeden, also niemand gewinnt gegen ihn. So kommen die da rein. Ja, genau. Ja, aber nicht mal Natsu, Alter. Natsu hat keine Chance gegen ihn. Natsu gewinnt, also immer. Natsu wird immer, ja. Instant win. Aber die beste Superhelden-Serie ist immer noch One Punch Man. Also da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Marvel habe ich auch irgendwie nie kapiert. Die haben da voll viele Helden oder Figuren voll misshandelt irgendwie. Booster Gold. Ich hatte Booster Gold. Ja, Booster Gold, Mann. Oder na, Blue Beetle. Ich hab heute das letzte Mal Folge Smallville geguckt, gell? Da ging es darum, dass Clark Angst hatte, mit Luna Sex zu haben. Und er denkt, er tötet sie dabei. Das ist nämlich an die Storyline, wo Mary Jane gestorben ist, weil das Sperma von Peter Parker radioaktiv war oder sowas. Was? Das ist sehr lustig. Jungs, gibt AIDS keine Chance. Ja. Yeah. Gibt Fairy Tail Fans keine Chance, ist einfach so. Welche RPG spielst du nicht? Nicht. Welche RPG nicht. Spielst du, würde ich sagen? Nicht, ja. Alter. Oh Gott. Ja, komm, welcher. Welchen spielst du nicht? Ich muss den Podcast in die Länge ziehen. Ja, irgendwie ja, dann schon, können ne? Wir auch gleich über Manga oder so reden. Ich will auch nicht. Oh shit, was geht ja ab? Ja, dann reden wir was über Manga. Also, ihr, yeah. Die meisten von euch gucken jetzt mehr. Ja, will ich jetzt mal feststellen. Die meisten von euch sind euch eher mehr so im Anime-Comic-Bereich aktiv oder was? Nein. Ich bin so ein bisschen. Anime, Manga, Comic, so ein bisschen, richtig bisschen, also ich bin eher so im Manga-Anime-Bereich. Also eher so Hentais. Ja, genau. Hentais und alles eben. Ja. Oh. Ja, ich mach beides, easy. Wie findet ihr Toriko? Oder wer Toriko? Toriko, ich guck das, hab's nicht geguckt. Der Manga ist lustig. Also Manga ist richtig geil. Lese Manga ist hauptsächlich gar nicht, Alter. Ich fand den Anime irgendwie ganz lustig. Vor allem, die hatten 50 Episoden, nur eine Opening. Ja, in Ernst, Hunter, 148 Episoden, nur ein Opening. Ja, aber da haben die ja das Video geändert bei Toriko. Wow! Ja. Oh, Alter, warum ist hier so kalt, Mann? Ja, hier im Podcast-Raum. Ich glaube, das ist so die soziale Kälte. Hey. Ja, keine Ahnung. Mein Kumpel hat sich aus dem Raum rausgebracht. Er ist jetzt ein langer AFK. Oh, da wollte er so lange mitmachen. Ja. Hol mal wieder rein. Alles klar. Warum sollte ich? Warum? Ja. Er kann auch hier selber. Er hat sie selbst wie Zuko aus Avatar in Sexy. Oh. Ciao. Nein, guck mal. Ich glaube einfach, erst fährt man, wenn du jetzt rein musst, dann hörst du einfach nur dieses. Also, Mofi, bist du nicht. Habt ihr den einfach rausgemoved jetzt, oder wie? Nein. Ja, der ist doch selbst rausgegangen. Was geht hier eigentlich ab? Wo ist Gralex? Ach, Gralex ist raus, bitte. Gralex riecht so Kuro. Ja, der ist zu Kono zurückgesprungen. Der will jetzt mit ihm Sponsoring. User in your channel timed out. Warum timen jetzt alle auf einmal out? Ja, los! Oh Gott, das ist wie. Wie so Walker, wer ist der Nächste? User was moved to your channel. Ey, jetzt holst du den Typ mal wieder rein hier. Ach, will er jetzt rein, oder was? Ja, natürlich. Ach so! Er kann doch selbst ja nicht. Yeah, so, was ist los? Was geht da? Tura. Ja, was ist los? Was ist los, Bruder Tura? Was hältst du von Fate Zero? Fate Zero, hab ich nicht geguckt. Oh, Beef! Nee, aber, aber warte, Fate Zero, ich hab gerade ein Q, warte, ich hab einen ganz anderen Anime. Ja, Fate Zero ist besser, beste Junge. Nee, das Franchise wurde ein bisschen gemolken wegen aktuellen, auch diesen Magical Girl Scheiß, aber Fate the Night und Fate Zero gingen schon ab, würde ich sagen, ne? Pass auf, er hatte 10 Kanäle erstellt, um dich zu abonnieren. Was hält Kralex von Fate Zero? Ich hab nur mal gehört, dass er die Animationen scheiße findet oder sowas. Keine Ahnung. Der findet alles scheiße. Ja, genau, sag mal was, der Kralex. Ich glaube. Ja, genau. Hi Kuruno. Jaui. Lolo ist echt angriff für Kuruno. Ja. Alter, nein, sag sowas nicht, man. Ich glaube, er betreibt ein Doppelleben. Eigentlich sind das Cousins, deswegen kennen sie sich auch so gut. Ich glaube, Kralix ist die zweite Persönlichkeit von Kuruno. Ja, wir haben so eine gespaltene Persönlichkeit. Einerseits bin ich Kuruno und andererseits bin ich Kralix. Also bist du eigentlich auch ein Gestaltwandler? Ja, genau. Könnten wir jetzt über RPGs reden? RPGs? Ja, kommt da mit RPGs. BTS oder... Wie bitte? Ich spiele die RPGs oder... DC Universe Online Beste, danke, Joe. Ich spiele die MMORPGs oder... Warte, Bible Black kann nix toppen. Fertig. Warte, Zora, hast du DCO gespielt? DCO? Was ist das? Fusion aus DCU und Yu-Gi-Oh! Oder was? Nein, DC Universe Online. Habt ihr Guild Wars gespielt? Ja. Guild Wars 3. Ja. Ich habe Warcraft 3. Ich habe mir Guild Wars 2 gekauft und kurz danach wurde es kosten. Du Opfer. Ich habe mir auch lange davor gekauft. Level 19 oder so ein Scheiß. Also mal ganz kurz. Wer hat noch so ein Aber ich hab's kostenlos gespielt. Ja, bin zufrieden. Ich nicht. Macht Spaß. Macht Spaß, perfekt. Wisst ihr, was kostenlos richtig gut ist? DC Universe Online. Holt's euch. DC Universe Online. Wer weiß, was auch viel besser ist? Warcraft 3. DC Universe Online. Warcraft stinkt. Warcraft 3 aber nicht. Warum? Ey, Leute, wir sind auf einem League of Legends Server und dann widmen wir nicht mal ein bisschen Respekt. Ah, League of Legends ist scheiße. Also, ich bin Silber, hab 800 Wins und bin ziemlich glücklich damit. Okay, jetzt haben wir so einen richtigen Sugar Daddy hier im Raum. Ganz ruhig. Ich bin Timo. Ich bin Level 7. Bumst dich auseinander, Junge. Alter, Mann. 1v1 in LOL. Alter, ich hab das Tutorial gespielt, ja. Ich leg euch alle. Normal. Ich bin im Tutorial von Hearthstone gescheitert. Oh. Ach ja, genau. Und du auch, du Noob. Ja. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Wie ist immer dieser Milhard da oder Milfhard? Milhaus-Mana-Sturm. Ja, Milhaus-Mana-Sturm. Milhaus-Mana-Sturm. Die schlechteste Karte der Welt und ich hab sie gezogen. Mildi Milf, Mann. Get Rick, Bitches, ich spiel Minecraft. Ich warte auf den Kopf. So sieht's aus. Ich hab gerade noch Minecraft gespielt. Gommelzörer, ja, super. Für so ein paar Minuten, für so 10 Minuten. Hast du ein Tutorial verkackt. Weiß einer... Hat nicht Kuruno bei Varo 3 mitgemacht? Kuruno bei Varo 3. Ja, ja, Mann. Ja, was? Nein. Und er hat gewonnen, oder? Hab ich gehört. Was haltet ihr eigentlich davon, dass er bei Tube Clash dabei ist? Das finde ich so schwach. Ey, das finde ich so scheiße. Ich boykottiere Tube Clash nur wegen ihm. Junge, der hat wahrscheinlich so eine Pico-Gun oder sowas. Ey, ohne Scheiß, ich hab Apple War Pictures immer geliebt. Und dann haben sie irgendwann mal in einem Video gesagt, ja, wir hoffen, dass Kuruno mit nach Tube Clash kommt. Er ist reingekommen, ich hasse jetzt alle beide. Das ist jetzt übertrieben, aber ich kann die Meinung nicht verstehen. Ich mag Kuruno nicht und der in Tube Clash, das ist einfach nicht richtig. Gralex. Ja, mal gucken. Ja, ich hab den Schlimmsten. Ich vote so hart gegen ihn, dass er in der ersten... Okay, Leute, ganz ruhig, wir haben eine Zuschauerfrage für Gralex. Ich hab den schlimmsten Albtraum für Gralex. Ich habe die Unterschrift von Kuruno in einem Fairytale-Manga. Soll ich sie zuschicken? Yay. Nein. Oh, ich schick's dir zu, ich mein's ernst, Alter. Er hat's mir unterschrieben auf der Buchmesse 2014. User in dem Fairytale-Manga. To your channel. Okay. Kralix, Kryptonit. Sag mir, wo ich schicken soll. Scheiße, boah. Der kann sich verbrennen. Du kannst es verbrennen. Das geht viel zu weit, das ist... Eigrammatik hat Angst. Also. Verkaufst auf eBay irgendeinen scheiß Kuruno-Fan wird kaufen. Dieser Otaku-Friends-Server, da haben wir 150 Euro angeboten. Behaltest, du kannst damit Kralix abpressen. Aber weißt noch gerade, wo wir in irgendeinem Anime-Server waren, hat sich irgendeiner Kuruno geguckt und dann kamen so 10 Leute in den Raum oder so. Achso, ja. Nee, das war bei Otaku Friends, glaube ich. Oh shit. Ja, dieser Otaku Friends Server war richtig Opfer-Server. Ja, das war ziemlich lustig da eigentlich. Wenn du dich irgendwie Kuruno nennst, da kommen gleich 10 Leute in den Server. Ich habe eine andere Sache aus der Anime gesagt, keine Ahnung, ich habe irgendwie über Rap oder so geredet, gell? Auf einmal haben mich alle gehasst. Geh mal raus hier! Was machst du hier überhaupt? Ey, du scheiß Hip-Hop. Oder wo ich habe mich mal genannt, One Piece ist scheiße, einer wurde instant gekickt einfach mal. Ich habe mich der Anti-Otaku genannt, der Typ wollte mich bannen, dieser Ray. Ein Spaß. Der Ray. Aber jetzt mal wieder weg von Animes. Morgen ist der Comic-Tag. Ja, okay, aber bevor wir zum Batman-Tag kommen, jetzt mal zu der Frage. Morgen ist gerade Comic-Tag? Nein! Ja. Morgen ist Batman-Tag, aber was anderes. Kennt ihr I'm a Hero, den Manga? Ja, bester Manga aller Zeiten. The Walking Dead für Arme, ich weiß. Nein, der beste Manga aller Zeiten ist Berserk. Mein Comic. Ey, ganz ruhig. Nee, aber der I'm a Hero kriegt jetzt eine Realverfilmung. Das finde ich sau krass, ich bin gehypt irgendwie. Ich auch, total. Ich stimme immer zu. Elon, morgen ist was genau für ein Tag? Morgen ist der Batman-Tag. Da gibt's kostenlose Batman-Comics und Masken die keiner braucht. Und wenn man Selfies zu Panini schickt, wird sich wieder Batman-Maske, kriegt man vielleicht ein Jahresabo Batman-Comics geschenkt. Alter, das müssen wir morgen machen. Ja, müssen wir morgen echt machen. Ein Kumpel von mir hat eine Batman-Maske von letztem Jahr, richtig nice. Ich auch, hängt hier irgendwo. Ich nicht, hab keine mitgenommen, war mir zu blöd. Meine Beine tun weh. Boah, warst du Beine trainieren oder wie? Ja, Mann. Apropos, ich hab gestern wirklich Beine trainiert, weil ihr wisst ja das, Leute. Lels, Brothers. Ja, hier werden keine Pornos gedreht, Leute, ne? Wir bleiben anständig. Ja, das heißt doch auch auf YouTube, Alter. Also muss ich mich hier so nennen. Ansonsten weißt du ja nicht, wer ich bin. Stimmt, hast du den ja, ein Corona-Fan. Genau, ich schreibe jetzt ein Buch, das heißt, ich bin Corona-Fan fürs Leben. Bestseller. Corona. Wird ein Bestseller, locker. Alle. Könnt ihr mal aufhören, hier zu schreiben? Ja. Und reden, soziale Beteiligung? Zu schüchtern. Da schreiben die sich weiterhin. So, okay, Mr. Master, erlaube ich das. Was haltet ihr von den Conan-Filmen? Warum redet Mr. Master eigentlich nicht? Ja. Sein Mikro ist tot. Oder es wurde vergewaltigt von Kuruno, ich weiß. Nee, es wurde geklaut von ihm. Es gibt ja so Gerüchte. Kuruno zu wenig Geld hatte. Alles möglich. Illuminati, fertig. Confirmed. Gibt es Helen Hill wirklich? Nein, es war einfach John Cena. Ja! John Cena, scheiße. Oder was ich mir auch neulich Angst gucke, ist dieses RKO out of nowhere. Watch out! Da kommt RKO. Oh, das von Randy Orton. Aber habt ihr das gesehen, dass bei WWE dieser von Arrow einfach reinkam in die Show? Ja, der ist Stephen Amell, der hat gegen Stardust gekämpft und hat ihn fertig gemacht. Ja, das meine ich ja. Das war doch der von... Das war der von Arrow. Das war der Typ, das war der Fall, der Hawkeye. Guckt hier irgendjemand Overlord oder hat sich irgendwie eine Folge angeguckt oder sowas? Ja klar. Es lohnt sich, das weiter zu gucken. Ich bin bei Folge 3 oder so und hart am Verzweifeln. Ja, ich auch. Deswegen habe ich auch abgebrochen. Nils. Ich guck's, Wende. Ganz ehrlich, der stellt sich den NPC ein, dass sie ihn liebt, aber dann auf einmal will er doch nicht. So, ja, das ist ein Unterschied, wenn man in einem Spiel ist, als Untoter, wenn man ein Untoter ist. Der Anime basiert auf einer Light Novel, ich denke, das sagt schon alles. Ja. Hast du etwas gegen Light Novels gerade? Also ja, lass mal SAO in Ruhe, ne? Du bist SAO-Kritiker. SAO ist so ein Dreck, Alter, ich hab noch nie größere AIDS gesehen. Wo wollt ihr jetzt Beef anfangen mit mir? Alter, Beefsteak, Beef! Okay, Kirito, ganz ruhig, was ist er? Okay, ganz ruhig, kein Beefsteak, ich bin Vegetarier, Spaß. Junge, selbst Yuki aus dem Anfang von Mireniki würde Kirito bumsen. Ey, Alter, wollt ihr Beef mit Kono, ja? Wollt ihr Beef mit Kono, ja? Da kommt zu mir her, ja? Kommt zu mir. Traut euch, als Traut euch, genau. Schandanzeige ist fertig. Schandanzeige ist raus. Na, wichtiges Thema. Wie findet ihr Drachenlord? Drachenlord. Ich, Leute, wir waren alle im Channel und haben uns das live angeguckt mit dem Heiratsantrag. Es war zu cool. Alles Metal, Leute, oder was? Alles Metal, Mann. Ganz ehrlich, der Typ tut mir, leid. Ich meine, so behindert der Typ es ist, das hat er eigentlich nicht verdient, sowas. Was? Oh, geht es. Sagen. Okay, M9. Okay, jetzt habe ich Elon gemütet, weil der geht mir echt auf die Nerven. Oh. Verdient. Ja. Wie alle gerackt werdet hier. Alles. Alles klar. Alles klar. Leise. Junge. Okay, Leute, aber das will ich noch erklären. Für diejenigen, die Comics lesen, was habt ihr gegen Mangas? So mal so grob. Ah, ja, genau. Das will ich echt mal so wissen. Ich kann mit Mangas nicht anfangen. Ich finde die einfach langweilig. Und ja, deine Meinung kenne ich ja schon. Ja, ich wollte einfach nur für die Umwelt. Ja, was habt ihr denn gegen My Little Pony, ja? Was habt ihr dagegen, hä? Was habt ihr also, ohne Scheiß mal was dazu zu sagen, es ist einfach nur so, Leute, die Comics lesen, können sich einfach in Mangas nicht reinfinden. Aber es gibt für jeden sicher einen Manga. Aber warum Manga-Fan einen Comic. Genau. Ich kann zwar mit Comics nicht wirklich was anfangen, aber ich muss jetzt sagen, ich würde trotzdem Batman-Comic lesen oder Deadpool. Ja, komm, Batman und Deadpool, was Mainstream, mehr Mainstream geht ja nicht. Was ist mit den ganzen Indie-Geschichten? Ja, sorry. Hier ist Spider-Man oder so. Voll ist mehr in der Szene drin. Wenn ich jetzt mehr in der Szene drin wäre, würde ich auch mehr anderes lesen. Aber okay, der Mr. Mustache hat jetzt seine offizielle Profi-Meinung abgegeben und die müssen wir respektieren, aber... Okay. Ne? Ja, ich verstehe nicht, warum sich da Leute nicht so reinfinden können, die Comics lesen und sich nicht in Manga reinversetzen können. Weil es einfach eine ganz andere Umgebung ist, weil es nicht mehr die düstere Großstadt in Amerika ist, sage ich jetzt mal, sondern irgendwo in Japan. Alles klar, Mann. Nein, Leute, ganz ruhig. Alle Geschichten in Japan beginnen. Ey, Leute, okay, ganz ruhig, bevor jetzt wieder scheiße. Habt ihr diesen Podcast mitbekommen von German Manga News? Nein. Wer ist denn das? Ja, genau, wer ist das? Mit dem Matze. Da habe ich aber dem drüben gemacht, Comics irgendwie für Einsteiger oder sowas. Und da haben wir geklärt, dass du bei Mangas immer abgeschlossene Geschichten hast. Bei Comics sind es meist ja Universen, die du erstmal verstehen musst, bevor du was lesen kannst. Das ist das Problem immer. Irgendwie, ich habe mir mal so Mangas und Animes angeguckt und das Einzige, was ich davon mitgenommen habe, war immer so, oh, sie tragen kein Häuschen, geil! Oh, Digga, was hast du da gelesen, Mann? Ja. Heimliche Blicke oder was? Was bist du für ein Typ, Mann? Ey, heimliche Blicke hat so viel Tiefe. Heimliche Blicke, also echt jetzt mal. Der hat sich doch im Laden eingekeult. Vor der Kassiererin. Bist du mal dabei bei Black sich eingezogen, alles klar. Echt so. Weil du drin, oder? Butler. Was hältst du von Black Butler? Black Butler ist so das Justin Bieber der Manga-Industrie, hab ich das Gefühl, weil es auch so seine Fans hat. Und Gays. Ja. Okay, sind doch alles nur pubertäre Mädchen. Kennt ihr Psycho-Detektiv Yakumo? Ja. Nein. Was ist das für ein langer Titel? Das ist voll der geile Titel. Ja, und voll der geile Manga. Es ist voll der geile Manga. Okay, ich will jetzt mal was mit euch feststellen. Was glaubt ihr, was wäre der perfekte Manga für Einsteiger, die eher von der Comic-Szene kommen? Den ihr allen empfehlen könnt. Fairy Tail. Raus! Also ich würde sagen, es muss schon ein Manga sein, oder? Also, ja, aber schon ist halt Mainstream, ne? Ja, aber was ist denn mit... Also ich bin ja totaler Toriko-Fan, ne? Nein, aber Comic-Leser können sich ja irgendwie mit Superhelden identifizieren. Wer ist da mit One Punch Man? Okay, ja. Wie ich den ach du Scheiße, Kardex. Ein übel geiler Manga, um anzufangen, wäre Green Blood, weil er einfach ziemlich düster gezeichnet ist. Ja, das wär's. Green Blood ist eigentlich nicht so gut, so auf dem dritten Band, also... Ich finde, der dritte Band ist bis jetzt einer der besten. Finde ich nicht. Aber ich will... Codebreaker, auch wenn ich Codebreaker nicht mag, aber vielleicht... Moment, Codebreaker. Mhm. Dein verfickter Ernst jetzt. Ich hasse Codebreaker. Okay, warte, du hast Codebreaker. Ja. Nee. Sehr gut, ich bin auch der Meinung, wo ich alle 26 Bände im Regal habe. Geldverschwendung. Ja, keine Ahnung, ich hab irgendwie nur eine Folge geguckt und dann war es irgendwie so Highschool-Love-Shit und dann auf einmal Action und dann wieder Highschool-Love und dann einfach nur noch AIDS. Das ist das Problem, das ist so richtig Mainstream, genau wie wir bei Comics mal Superhelden haben. Was ist auch Gintama? Oder Gintama? Oh, nee, aber Gintama ist... Ja, nee. Ich würde jetzt das... Ja, Einsteiger würde ich sowas auch nicht empfehlen, weil das halt immer viel zu lang ist. Vor allem, weil der andere Anime Paradies und wenn die nicht kennen, dann können die auch nicht den Humor... Ich denke, wir sind doch uns alle einig, wenn ich sag, dass Death Note sich jeder anschauen kann. Ja! Death Note ist gut. Death Note ist ein bisschen kompliziert für... Ja, kompliziert. Ganz ehrlich, Death Note kotzt mich irgendwie an. Das ist overhyped. Auch, ich meine, es ist gut, aber es ist nicht perfekt. Psychopath ist gut, ja, auf jeden Fall. Dankeschön, das ist mein Lieblingsanime. Ich sehe das Kritik pur. Ich habe vorbestellt, dass die zweite Staffel dabei ist. Also Psychopath ist overhyped, also im Gegensatz jetzt zu Death Note. Also da kann ich... Ja, aber nur wegen Inotaku, aber der Anime ist an sich auch gut. Ja, danke. Er ist schön ungut, das ist das Gute daran. Also war dieser alte Mann, der diese Frau geraped hat und da dachte ich mir so, ja, ist drauf, Alter. Ja, okay, was ist mit diesen... Und was ist mit solchen typischen Animes, die aber auch für den Westen ausgelegt sind, wie jetzt Samurai Champloo oder Tengen Toppa Gurren Lagann? Und der deutsche also, Alter, oh Jesus Christ, Mann, ich bin Anime einfach dreimal gekommen pro Sekunde. der ist einfach so gut. So was denn, meinst du Samurai Champloo? In der Mitte des Animes Samurai Champloo, Mann, Samurai Champloo. Ja, kein Wunder, das ist David Nathan, das ist Johnny Sparrow. Junge, ich habe ins Gesicht von jedem gewichst, der ins Zimmer kam. Oh yeah. Ja, so lecker. Geil. Ja, ist halt so. Hallo, mein Mann. Da kann ein Vater rein mit Gürtel, du bist Schande. Guck, richtiger Anime. Dann hast du ihn blind gemacht, so. Ich weiß doch, ich habe mit meinem Vater eine Folge Space Dandy geguckt, der hat's richtig abgefeiert. Lol, warte, war nicht... Nee, Space Dandy habe ich auch nicht geguckt, Alter. Oh, Schande. Noch sofort nachholen, die Ecke. Ja, den habe ich sogar gesehen. Es gibt so viele Sachen, die mir empfohlen werden, aber ich will einfach zu... Will ich einfach nicht sehen, keine Ahnung. Ja, weil es gibt auch so viele Sachen, die dir empfohlen werden und viel zu lang sind. Ja, einfach drauf. Ja, deswegen am besten etwas empfehlen, was kürzer ist, mit 12 bis 24 Episoden. Black Lagoon. Ging's dir gerade nicht um Mangas? Ja, nee, ja, auch um Animes. Es geht wieder um Animes. Ja, weil ja das ist so ein oder selber eigentlich. Hier wird aber gerade Samurai Champloo in die Runde geworfen und dann spricht er noch nicht mehr über Manga, sondern über Anime, oder nicht? Ja, cool. Okay, sagen wir so jetzt. Perfekter Anime für Einsteiger. Samurai Champloo, ja, nein. Ja. Auf jeden Fall. Garantiert. Bin ich der einzige Afro-Samurai, ich die Scheiße fand. Vor allem diese Mönche damit. Ja. Weißt du, wir reden über Samurai Champloo, da kommt Afro-Samurai. Ja, Afro-Samurai war klasse. Also für eine Animation, ja. Also, das ist Trash halt, aber... Ja, aber ihr müsst mal die englische Version gucken, weil Samuel Jackson spricht in ihr. Ja, das wissen wir alle, das brauchst du nicht extra sagen. Kralix, du hast auch mal gesagt, Ninja Slayer From ist ein guter Trash-Anime. Ninja Slayer ist super gut, 10 von 10. 10 von 10, hier gibt's da gleich wieder eine schöne Review. Okay, Inferno Cop, fertig. 10 out of 10. Inferno Cop, Leute, das ist die Antwort aufs Leben. Alter, Inferno Cop, 11 von 10, Mann. Wie PewDiePie immer sagt, bei jedem Spiel, 10 out of 10, IG ins Best Game. 10 out of 10. Guck mal, wie wir über was Anständiges reden, zum Beispiel irgendwie so Comics oder so. Ja, warte, okay, ganz ruhig, jetzt mal, was ist der perfekte Manga für Einsteiger? Death Note, schon, sag ich schon. Get Backers. Also Death Note als Manga, nicht als Anime. Achso, als Manga, als Manga. Vielleicht sowas wie Winland Saga. Aber wenn du dir die ersten... Na gut, Winland Saga ist ein bisschen... 3 Bände oder 4 Bände holst, ist auf jeden Fall geil. Ich würde Breaker. Nein. Was? Breaker ist in diesem großen Format, das ist mir auch irgendwie so unsympathisch. Ja, was ist mit was mit Get Backers? Get Breakers auch nicht. Nee, auch keine Bäcker. Kein Bäcker. du kennst sie nicht, oder was? Nee, ich finde echt, I'm a Hero ist so echt top, weil das einfach so fassadenreichen Charakter hat. Welcher? I'm a Hero, dieser Zombie-Manga. Ach so. Weil der halt facettenreiche Charaktere hat, es ist gut gezeichnet und es ist halt ein Real-Time, die Handlung passiert halt von Minute zu Minute. Okay, das ist echt geil. Ja. Und was ist mit Solanin? Solanin sind zwei Bände, das ist abgeschlossen. Das ist ein Drama. Auch mal was Geiles. Kennt ihr den Manga Saint Young Man? Ja. Ich meine, die eigentliche Idee ist absurd, aber es ist eigentlich guter Ist es Trash? Kannst du dich einordnen? Ja, es ist Comedy, würde ich ja sagen. Ja, aber leichte Kotze. Kost. Ja, ich fand es gut eigentlich. Also, aber einsteigen. Kotze kann auch leicht viel Kotze. Aber das kannst du doch nicht Einsteiger empfehlen. Ja, okay, das ist viel zu komplex, willst du sagen, oder was? Ja, klar, also die Story ist so komplex und die Charaktere sind so tiefgründig, da muss man erst viele Mangas lesen, ne, um da reinzukommen. Yeah. Okay, dann kommen wir jetzt mal rüber. Was ist der perfekte Comic für Einsteiger, die okay. Leute, die nur Mangas kennen? Watchmen. Oh, Watchmen ist viel komplex irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Einsteiger ist meiner Meinung nach was Mainstreamiges. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich weiß nicht, Panini veröffentlicht auch oft alte Sachen so. Spider-Man, Batman halt, wie gesagt. Oder Daredevil von Frank Miller. Oder Daredevil von Frank Miller, genau. Das ist aber auch sehr gut. Ich finde es halt. Ich würde einen random Team-Up halt empfehlen. Da muss man, ja, bei Team-Ups muss man nicht... meistens schon ein bisschen was wissen dann. Nee, es gibt ja auch Team-Ups, da ist es nicht so. Da muss man halt nicht so viel über den Hintergrund wissen von manchen Charakteren. Und am besten steigt man immer bei einer Nummer 1 ein. Und deswegen finde ich das. Das finde ich wahnsinnig. Oh, Marlon, guck mal, was du jetzt gemacht hast, ey. Jetzt wegen dir ist er raus. Oh, Marlon. Ja. Nummer, also das finde ich auch gut, dass mittlerweile die es öfters so machen, weil die Comicmacher sagen ja, wir sehen das als so eine, sozusagen als eine Staffel an von Comicserien und dann halt irgendwann startet alles mit einer neuen, dass man halt wieder für neue Leser was hat. Ich finde das komplett schwachsinnig. Ich finde das komplett schwachsinnig, wie damals, dass ich bei Marvel Now oder DC New 52 reinkam. Du hast Nummer 1 von Batman Superman, aber du checkst gar nichts, weil du die Bat-Family nicht kennst, du kennst die vorige Geschichte von Spidey nicht, du kommst da nicht durch. Das ist schwachsinnig. Ja, du musst da ganz einfach, Ja, eben, ja klar. Das ist scheiße, aber du musst die Wikipedia Seiten alles durchlesen. Was ist, wenn jemand keinen Bock drauf hat? Ja, dafür gibt es hier solche Formate wie Wer oder Was auf einem YouTube-Kanal. Ja, jetzt promotet er nicht. Das Format nicht. Oh ja, jetzt promotet er nicht. Auch promoten oder was? Erst mal sagen, jetzt kann jeder von euch sagen, abonniert mich. Abonniert mich. Ja, der abonniert mich. Abonniert mich. Wie wäre es mit Indie-Geschichten? Das ist auch was gut für einen Schlag. Ja, warte, wieso kommst du gleich auf Indie zurück? Ich meine, ist Mainstream wirklich so schlecht? Ich meine, nur weil es. Nein, es ist nicht schlecht, aber es ist kompliziert. Was ist kompliziert? Ja, guck mal, stell dir vor, du hast jetzt Nummer 1 von Spider-Man. Du kennst vielleicht das andere. Ja, klar, ja, deswegen sag ich, man sollte sowas wie Watchmen lesen, weil das kann man gut. Ja, aber es ist kein Mainstream. Es ist ein Klassiker. Ja, das ist voll Mainstream, verdammt. Das kennt jeder. Es ist ein Klassiker mittlerweile. Also, zum Beispiel mal gucken. Ja, Klassiker kann auch Mainstream sein. Zum Beispiel, zu sagen, The Dark Knight von Frank Miller, weil das doch ja alles von Frank Miller. Weil das ist irgendwie so, du musst halt irgendwie nur den Charakter so ein bisschen kennen, aber es passiert so viel Neues, dass halt selbst Leute, die es nicht so gekannt haben, überrascht werden. Kennt niemand den Comic Saga? Ja. Oh, gutes Indie-Zeugs, wobei das auch mittlerweile Mainstream wird. Ja, also das ist so als Einstieg, finde ich jetzt. Ja, das meine ich, so Image-Geschichten, sowas wie Sex Criminals, was auch der Matze voll abfeiert. Oder Fables, aber das ist leider schon so weit. Also wieso können wir eigentlich den Zuschauern nicht was Komplexes empfehlen? Trauen wir das ihnen irgendwie nicht zu? Ist das zu viel für ihn oder was? Nee, aber ich will mal was feststellen. Ich weiß, wie es eure Meinung ist, aber meine Meinung ist zum Beispiel, ich würde jetzt einen Anfänger nie im Leben was empfehlen von Marvel DC, was halt voll lange da ist, wo man sich informieren muss. Sonst etwas, wo du eine Geschichte nimmst, die in sich abgeschlossen ist und du kein Hintergrundwissen brauchst. Moon Knight. Achso, ja, das auf jeden Fall. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Moon Knight. Black Science. Verdammt gut. Komm, Katsura. Stimme zu. Ja, was? Die momentane Serie oder die halt gelaufene Serie, die ist verdammt gut. Die ist verdammt gut. Auf Einsteiger, weil das halt wie so eine Folge CSI ist, könnte man fast sagen. So ein Heft, weil das halt immer abgeschlossene Geschichten sind. Ja, aber auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, sind halt immer Indie-Sachen, weil die halt an sich abgeschlossen sind. Das ist halt ähnliches Storytelling wie beim Mangas. Das ist kein großes Universum. Und man kann das halt immer genau wie Mr. Mustache verspeisen. So, warte. Das geht. Ja, okay. Ich wollte gerne mal über Videos von euch reden. Also ganz besonders bei dir, Katsura. Also da gibt's manchmal Ungereimtheiten, die ich jetzt ansprechen muss. Ungereimtheiten? Oh, okay, mach das mal. Okay, Leute, wir machen das so. Weil jetzt fühle ich mich richtig fame hier und deswegen könnt ihr mir jetzt Zuschauerfragen stellen. Ja, mir natürlich auch. Bitte auch ganz viele an mich, bitte. Ja, also, okay, erstmal die Frage, wie bist du so schnell so groß geworden? Hast du dich hochgeschlafen? Hast du Kuchen? Hast du mit mir Taco geschlafen oder mit Kuno? Oh ja, der Patrick, ne? Der geht voll ab. Der Patrick. Also, ich finde es sehr lustig, dass der Lord wie und... Video schneidet, ja. Mit Videopads, nicht wahr, Katsura? Ja, halt mal die Fresse hier, ich Premiere. Ja, mit Paint, ne? Katsura. Ja, ich schneide meine Videos mit Paint, okay? Ja, klar. Katsura, wie kommt man auf die Annahme, dass wenn Superman... Ja, das wollte ich nicht. Superman Zellen ausgelastet sind, dass er in den Berserker-Modus verfällt? Oh, eine seit interessante Frage. Das war bestimmt eine Aussage vom Außenseiter, oder? Nein, oder? Das war ich. Warst du? Wie soll man auf diese Aussage kommen? Naja, es ist einfach ganz logisch. Die Zellen sterben ab, wenn die... Also wenn die Kapazität der sonst rein. Also, was laber ich da? Also, wenn die Chains schon abgestorben sind, fast. Wenn Leute. Die Chains sterben, dann Bad geht er nicht in den Berserker-Modus. Der verreckt da. Nee, ich erklär's dir das. Bei All-Star Superman war das so, dass Superman sehr seine Grenzen. Das ist dieses, was mich nicht umbringt, macht mich stärker Prinzip. Man kann sagen, Superman ist ein Saiyajin. Wenn er an seiner Grenze ist, wo er kurz davor ist zu sterben, wo er fast keine Zellen mehr hat, keine Ahnung, ob es die Willenskraft ist, die Kraft der Freundschaft wird auf einmal ein Berserker. Ich kann es mir nicht erklären. Comic-Logik. Oder die Kraft seiner Gilde. Also, rechtfertigst also du diese Aussage mit Comic-Logik? Ja, Kraft der Freundschaft, Mann. Was los? Freundschaft. So. Bei der Power of Grayskull. Ich bin Superman. Könnte aber sein, dass Superman letztendlich weiterentwickeln. Also wird ein jetzt sagst du, Superman ist ein Digimon oder was? Er wird super Superman. Superman der ist so Superman ist ein Österreicher. Was labert ihr gerade? Also Superman ist ist Argumon oder was? Bin auch Österreicher. Halber. Superman digitiert sich. Lebt deinen Traum. Also Superman ist Russe. Jo. Super Hitler. Nein, wirklich, es gibt so einen Comic, da ist Superman Russe. Ja. Ja, genau, ist Superman. Doch, der ist, glaube ich, so. Der ist ja irgendwie, ich glaube, da ist irgendwie die Zeit verschoben, ist ein bisschen später auf der Erde gelandet, dann irgendwie in Russland oder damals halt UdSSR oder so. Ja, genau. Und dann wurde der dann halt. Red Zorn heißt das. Ein richtiger, ja, genau. Da gibt's richtiger noch Patriot. Bettgenosse. Bettgenosse. Ja, Batman hat auch. Den Bettgenossen oder den Bettgenosse? Den Bettgenossen. Boah, beides. Wie kommt man dazu, so geile Anime-Verarschen zu machen? Achso, du meinst jetzt den Gralex. Ah, ja. Man braucht sehr viel Enthusiasmus. Sehr wenig geredet. Sehr viel Zeit und man sehr muss viele, Kevin heißen. Und man braucht sehr viele Tücher und Gleitcreme. Und Kurono, bitte, okay. Ja, und Kurono Gleitcreme. Ja. Nee, was ich auch empfehlen kann, weil Anime-Verarschen mache ich ja eigentlich seltener. Schaut euch mal Anime-Vines an. Es gibt ja immer so Competitions auf YouTube, die sind auch ganz lustig. Diese Anime-Character, Alter. Oh, wieso, ja, machst du eigentlich, Katsura, wieso machst du die Anime-Verarschen? Hallo? Nichts gegen dich, aber ich finde die nicht lustig. Oh. Ist das jetzt ein negatives Kommentar? Ja, warte super, doch, lass doch Katsura da. Ja, geh, lass doch mal den Fame, die Fame-Hure. Ja, Hater werden überrollt. Los, hauen raus. Ja, gekickt. Ist halt nicht gut. Banne. Nee, das hat einen Grund. Mir ist es egal, ob das den Leuten gefällt oder nicht. Ich bin mir selbst schuldig, diese Verarschen hochzumachen, weil das war mein allererstes Projekt, was ich gemacht habe, 2011 bereits schon. Und das ist sozusagen das Remake. Das bin ich mir selbst schuldig, das nochmal hochzuladen. Okay. Also, danke. Verdammt. Kevin. Gute Kevin. Antwort. Touché. Also wie gesagt, das war halt früher das erste große Projekt, was ich gemacht habe, 2011, 12 um den Dreh. Und dann habe ich die Videos löschen lassen, weil die entweder schlecht waren oder weil die Strikes bekommen haben. Und jetzt habe ich sozusagen den neuen Gewand in HD nochmal hochgeladen und das ist so nostalgisch bei mir so ein bisschen. Ja, aber warum kriegst du darauf jetzt keinen Strike? Wegen dem blauen Rand. Ja, und neuerdings habe ich ja bei den anderen Videos ja, da merkt man, dass ich auch die Videos, also jetzt zum Beispiel, bei welchem Video war das? Sag ich das mit den Copyright, mit den Copycats oder auch davor, da habe ich ja die Bilder in so einen Rahmen verpackt und, oder verkleinert. Hat oder das Bild irgendwie verändert und dadurch kriege ich ja keinen Strike. Aber trotzdem ist es immer noch eine Grauzone. Hätte ich das mal gemacht. Ja, okay, das wollte ich mal wissen. Was passiert, wenn jetzt Kevin alle deine Videos, also deine Farben halt strikt? Wie will er das machen? Ich meine, nicht strikt, sondern made it. Boah, bin ich behindert heute. Ja, oder Pech. Ja, also der dritte Teil, glaube ich, und der erste, der wurde schon gemeldet. Das ist das Gute daran. Aber die haben nur wie heißt es nochmal? So eine Warnung mir verschickt. Das heißt kein Strike, sondern dass du in die Videobeschreibung guckst und dann steht da, enthält Material von Fun Animation oder so. Das ist mir vollkommen egal, solange das Video online bleibt. Das kenne ich von anderen Leuten, die Anime aus 10 halt hochladen. Aber was ich verstehe, ich höre immer Horrorgeschichten, wo die Leute einfach nur Bilder benutzen und dann gestrikt werden. Ich denke mir, was geht bei denen? Aber warum? Besonders, wer war denn das? Grandland TV meint ja auch, der macht jetzt einen Kanal extra mit Bildmaterial, aber auf seinem normalen Kanal macht er jetzt nur noch was vor der Kamera. Das heißt, die haben Angst, nur Bilder zu benutzen. Das ist für mich schwachsinnig. Und mit ja nur Strike, wenn man ja Videos benutzt oder irgendwelche Musik. Ja, Grandland TV ist auch irgendwie langweilig geworden. Ausschnitte benutzen, weil das ist im deutschen Recht verankert. Deutschen Recht. Also im Prinzip kann ich hier Angst schon verstehen. Also sie können sogar angezeigt werden, nein, technisch gesehen. Ja. Wegen einem Bild oder so. Ja. Aber gibt's nicht eine. Ja, gibt's ja, nicht eine. Aber nicht durch YouTube, sondern nur durch die. Nein, es gibt kein Fair-Use-Gesetz in Deutschland. Es gibt es nur in den USA. Warum sind wir die Einzigen, die nicht ein Fair-Use-Eintrag im Gesetzbuch haben? Ja, was mit den Leuten in Afrika, die haben dieselbe Probleme, wenn die mal überhaupt einen Computer haben. Nur weil ich schwarz bin. Ey, ja, alle Smartphones hier rüberkommen, okay. Genau. Ja, Flüchtlingspolitik, tolles Thema. Was kann ich dazu so erzählen? Sagen. Bei mir in der Nähe ist Flüchtlingsheim. Ich hab den mal kurz ausgegeben. Ja, bei mir auch, Mann. Richtig coole Leute. Bei uns auch, ja. Was haltet ihr von Thaddäus neuen Videos? Oh. Was ist Thaddäus? Ah, gar nichts. Der ist ja wieder back in black mit seinem komischen Vertrag. Ja, aber irgendwie, dieser Vertrag, der wirkt nicht so. Also, das wirkt halt alles ein bisschen spanisch. Welcher Vertrag? Was für ein Vertrag? Abonnent hast. Aber meinst du Thaddäus, Lelouch Killer war denn da? Ja, der Typ, ne? Das Niveau auf Thaddäus war so. und ein little bit down. Ha, bist du behindert? Hast du ihm nicht zugehört? Er sagt doch auf dem Tadeus-Kanal, macht der nur so Spaß oder sowas. Auf ja, ich weiß. Macht der ernst Videos. Lass auch mich ausreden. Du hast eine Pause dazu. Ja, ich weiß. Das heißt, ja, ich weiß. Kevin, okay, lass mich ausreden. Hallo, lass mal Kevin. Okay. Jetzt halt doch mal still. Ja, ich bin eigentlich von ihm ins Wachwort. Ganz ruhig, Leute. Kein Beefsteak. Ich okay, meine pui. Nur, dass das jetzt nicht für den normalen Lelouch Kilo A-Fan sehenswerter Content war. Deswegen. Ach so, bist du jetzt besser als das? Bin du abgehobenes Stück Scheiße. Bisschen. Och, Leute. Skeptisch, wie das jetzt auf seinem Hauptkanal wieder laufen wird, wenn das überhaupt sein Hauptkanal ist. Muss ja nicht gucken, die abonnieren. Ich will gucken. Ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, er ist scheiße geworden, die Apple Dislike. Nee, bei Tadeus, ich höre es immer wieder bei Tadeus, merken die Leute, dass seine Videos früher qualitativ hochwertig waren. Ich meine, wenn er zu seiner alten Stärke zurückkehrt, warum nicht? Das tut mich dann sein Zweitkanal. Ja, der macht Spongebob, der Typ. Ja. Er wird keine Reviews mehr machen, sondern halt nur so Toplisten. Wenn er weiter so Toplisten macht, dann ist weiterhin nichts Besonderes. Also von mir aus, ja. Kann auch nicht in der Anime-Community drin sein. Das ist mir völlig egal und es ist auch völlig belanglos, weil wenn er keinen richtigen Content bringt, ja, dann kann man es sowieso vergessen. Ich weiß auch damals, als das noch nicht klar war, ist er halt wirklich auf seinen Zweitkanal unterwegs, da kamen so Videos wie die Schwestern schauen Incest-Anime, da dachte ich mir so, echt, boah, Videos kommen immer noch, aber ich will halt sagen, dass er keine Reviews machen wird, also hundertprozentig. Deswegen kann man eigentlich Lushkilo auch vergessen, wer jetzt Reviews sehen will. Boah, der kann ja noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Vlogs oder sowas. Kanimi oder Kamula? Der ist einfach, ich finde, seine Stimme geht mir so auf den Sack, Alter. Also ich finde seine Stimme Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Aber ganz ehrlich, heute Tadeus. Stelle ich dir was vor, wie mir der Kaugummi an der Lippe hängt. Aber Tadeus ist genauso schlimm. Ich finde seinen Inhalt mehr oder weniger okay, aber seine Stimme, so wie der Rede, ein wildes Relaxo. Den Inhalt findest du okay? Inzest, Schwester? Ich meine auf seinem Hauptkanal damals noch. Der ist neutral, also ein typischer Anime-Inhalt. Damals noch, das war. Ja, ja, aber halt jetzt seine Stimmlage wieder, wie langsam der manchmal spricht. Und dann, wenn man das mit mir vergleicht, wenn ich dann manchmal Double-Timer, weißt du? Ja, wie unsere. Ja, weißt du. Ja, aber jetzt vergleich mal Kamula mit Tadeus. Wer macht besseren Content? Ich bin Tadeus. Das kannst du gar nicht beurteilen, es ist nach Geschmack. Wenn du mehr auf Spaß stehst und so weiter, dann gehst du auf Tadeus. Wenn du mehr so auf Insta-Schwestern stehst, dann gehst du auf Tadeus. Wenn du mehr so auf Season-Videos stehst, dann gehst du auf Kamula. Ja, und wenn du machst Tadeus, gibt es dir irgendwen, der nicht auf Tadeus steht? Ja, ich. Ja. Miau. Also, wenigstens einer versteht's. Ja, aber Kamula ist einfach nur, das ist seine Stimme, fuck mich einfach ab, Alter. Ich finde sie total geil, beruhigend. Ich finde sie immer geil. Hast du was gegen Schwule, jo? Ja, ist echt so. Was soll das jetzt hier? Scheiß Homos raus hier. Ja, Mann, hast du was gegen Schwarze? Ja, ich bin Südafrikaner, okay? Ey, nur weil ich schwarz bin, Digga. Ey, was ich nicht verstehe, Chubaka meinte, die machen ab jetzt keine Anime-Videos mehr. Was sehe ich? Die neuesten Videos sind Anime-Videos. Alles klar, Jungs und Mädels. Alles klar. Ja. Na gut, hab ich gesagt. Ja, aber was ist, wenn sie machen auch mit Corona Videos? Ja, also Chewbacca, das ist ein ziemlich cooler Charakter aus Star Wars. Den mag ich echt gerne. Meinst du gerade Chewbacca oder so ein Scheiß? Ey, diese zwei Bitches mit der Assi-Sprache. Ja, also Chewbacca. Ja, Chupa Chups halt. Ey, nein, ich würde nicht. Ja, komm, sagen wir nicht Bitches, sagen wir einfach, das sind Chewbaccas. Ja, sind auch Backers. Bitte. Oh, wie der meint. Keine Kuruno-Begriffe. Bacca ist kein Kuruno-Begriff, du dummes Kind. Doch. Also, ich meine, wow, kein Beef. Okay, Leute, ganz ruhig. Calm down, Bitch. Calm your tits. Aber komm, was ist eure Meinung nach denn wirklich die schlechtesten Anime-YouTuber? Das will ich mal hören. Und sag nicht ja gerade. Animatrix gehört ungefähr dazu, weil der Typ macht nur Channel-Updates. Jo. So wird's mit meinem Kanal weitergehen, dann kommt eine Song-Parodie, so wird's mit meinem Channel weitergehen. Ehrlich, das guck ich jetzt mal an. iSam ist einfach so. Ach ja, und Mainstream-Shit. Und Katsura Comments. Screenetic oder? Oh, Screenetic mit einem Diss gegen ein Gralex, das war ja was, gell? Screenetic ist so ein Spaß. Junge, in diesem scheiß Relaxo Kostüm, Mann. Ich hätte ihn einfach geschlagen. Der Junge. Der regt mich so auf, der Typ. Weiß nicht mal warum. Erzähl mal von dem. Mit dem Beef mit Screenetic. Warte, wer hat Beef mit wen? Alter, wer hat Beef? Minotaur hat Beef mit Kuno. Was? Nein, dein Beef mit Screenetic. Das war kein Beef. Heutzutage hat eh jeder Queef mit jedem. Aber das Tolle ist, er wünscht sich die ganze Zeit, dass ich ihn beefe, aber ich mach's ja nicht. Er will den Beef anfangen, er will es. Kralix, du brauchst mehr Product Placements. Du musst mit mehr YouTubern ein paar Videos machen. Ja klar, mit Gronkh und so und Salazar. Also ich bin schon dabei. Ne? Musst ein paar mehr Leute halt anfragen und am besten musst du noch irgendwen hochpushen, damit er dich am Ende noch hochpushen kann. Also du bist der echte YouTube-Experte, danke für die Tipps. Ja. Und deswegen würde ich auch annehmen. Er ist auch richtig holen, bekannt, Mann. Seine Tipps worken immer. Er hat 10 Millionen Abos, der Junge. Okay, ich schreib mal gerade mal Bibis Beauty Palace nach, ich hab die mit mir ein Video gemacht. Easy. Mach die, Junge. Wie war das? Ich finde die Videos von da irgendwie scheiße, aber flanken würde ich die trotzdem oder sowas. Ist auch so. Aber ja. Bibi ist scheiße, Bibi ist hässlich, Bibi ist fett, Bibi ist Dreck, also. Hey, Bibi sieht voll gut aus. aus. Ja, mit ihren Pferdefresser, Alter. Sarah Jessica Parker 2.0. Scheiße. Okay, wie? Sie ist sogar Sarah Jessica Parker aus Haus und die hat eine Pferdefresser, Alter. Oder Ronaldinho. Ich bin nicht mehr so gut wie früher, weil ich jetzt damals dort mit der Trainerin. Aus Spahns wurde Ernst. Ernst ist jetzt 4 Jahre alt. Was? Meinst du nicht eher aus Spaß wurde Bibi? Bibi hat jetzt einen YouTube-Kanal. Ja, aber Bibi ist einfach nur. Darf man das hier sagen? Warum liegen Bibi die Bananen? Bibi ist einfach nur. Also jetzt hier, ne? Ich war beim Friseur. Ach, schon Bibi, na, Bibi war ja die Leute auf Juno abzockt immer mit ihren scheiß Bars oder sonst irgendwas. Ja, aber ganz ehrlich, die Fans sind selbst dran schuld. Wobei, nee, sie ist ja dran schuld. Sie zieht ja eigentlich ihre Fans. Ja, genau. Voll behindert. Genau wie Kuruno, ich verstehe das nicht. Guck mal, Kuruno macht einfach irgendein reguläres Video und da kommt unten ein Partnerlink von Amazon von irgendeinem Naruto-Stimmband, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Du hast YouTube falsch verstanden. Ja, ich weiß, ich muss mehr Product Placements machen. Danke. Einfach nur Videos auf YouTube. Genau. Einfach nur Videos auf YouTube zu machen, geht nicht mehr. Schade. Du ballerst einfach 10.000 Amazon-Links da rein und sagst, das sind meine persönlichen Geheimtipps. Genau wie Chan, genau, weil Gilmisch lange. Du wie Danny Burnett, der unter jedem Video da stehen hat und neben allem steht, ich liebe die. Ja, okay. Du musst auch ein paar Dedos manchmal verlinken auf Amazon. Oder wir machen das so wie unsympathisch TV, einfach so irgendwie so eine Zahnbürste. Echt? Ja. Kurono. Okay, das ist jetzt wie Voldemort, ein verbotenes. Oder sag dreimal in den Spiegel. Nee, warte. Sag dreimal in den Spiegel Kurono und dann nimmt er dich mit. Komm, in die Yaoi-Welt. Genau, wie mit. Also ich würde sagen, Katsura, Biggie Smalls. Okay, warte, ab jetzt ist das wie Voldemort. Das ist ein verbotenes Wort, okay, fertig. Also Katsura, ich würde auch mal mein Headset und in der Beschreibung verlinken. Okay, wir müssen irgendwie diesen Namen umschreiben. Der eine. Nein, halt mal auf, Leute. Habt ihr noch irgendwelche ernsthaften Themen oder sonst? Ein Kuchen. Digga, was laberst du da? Warum ein Kuchen? Nee, ein Kuchen ist ja auch so ein. Ja, genau. Was? Sag ich auch immer. Das ist ein Kanal von Kuchen. Ein Kuchen. Was labert der Boy? Was labert der? Kuchen-TV ist eigentlich ein YouTuber, der sollte keine privaten Videos über sein Privatleben machen oder wie und wo er angezeigt worden ist. Kommt zum Punkt. Was sollen wir machen, wenn einer das sagt? Okay, wenn jemand eine Grammatik sagt, sollen alle Zuschauer einen kurzen trinken oder was? Der Boy ist wieder drauf. Nein, okay, Leute, ich hab dir noch irgendwas. Nur mal so eben nebenbei, wie alt sind deine Zuschauer im Durchschnitt? Das kann man ja mit YouTube so ungefähr nachschauen. Ja. Meine Frage, keine Ahnung, ich würde sagen. 7? Das ist. Ja, nee, ich find's auch. Ja, gut, das hört sich jetzt irgendwie scheiße an zu sagen, aber schon so 12 bis 18, aber ich fühle mich dann irgendwie so schlecht, wenn ich. Früher habe ich ja diese Trinkspiele gemacht, und dann kommentiert einer, kann ich das auch mit Energy Drinks machen? Dann denke ich mir so, scheiße, ich habe eigentlich eine Vorbildrolle, was mache ich da? Deswegen habe ich auch damit aufgehört. Nicht so wie Kuruno. Wer macht das? Ich habe mir das nämlich auch immer gedacht, so Comic-Kanäle, ich glaube schon, dass du auch ältere Zuschauer hast, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass du eine jüngere Gemeinschaft hast und wenn du dann sagst, ja, komm, trink immer dann einen kurzen, ja gut. Ja, aber das Problem ist Mineralwasser von Mutti aus dem Keller ist echt hart oder hochprozentige Milch. Ja, genau. Ja, das Problem ist ja auch, du machst ja diese Anime verarschen und deshalb sind ja auch ein paar jüngere Zuschauer. Ja, also ich weiß nicht, ob ich nein sein kann, aber zum Beispiel andere YouTuber, Comics-Fan 86, bei denen merkst du, bei denen sind irgendwie 80% der Fans, Zuschauer über 20. Ja, genau. Bei mir und Elon sind irgendwie nur so jüngere. Ich will irgendwie von beidem was haben, ich will beide Zielgruppen. Ja, die young krass Boys sind bei Mond, ja. Das liegt, glaube ich, daran, weil du mit Kuruno ein bisschen unter einer Decke stehst, oder? Ja, ich weiß, ich bin auch ein Illuminat. Ich dachte, wir sagen Kuruno nicht mehr, weil er genau. Du hast gerade gesagt, raus. Beide raus. Also ich muss den nur darauf hinweisen. Ja. Ja, und hast trotzdem gesagt. Das K-Wort gesagt. Ich, Wenn du jemanden tötest, weil der andere jemanden tötet, um es zu zeigen, dann musst du trotzdem ins Gefängnis. Ja, das, Raus. Ja. So, er muss jetzt ins Gefängnis und kann in 4 Zügen wieder raus. Machen wir es bei Monopoly. Also, ich darf nicht über los. Nein. Und siehst auch nichts. Ihr seid echt gemein mit euch, spiele ich nicht mehr, ja. Dazu welche passt ein Avatar unacceptable. Ja. Okay, Leute, habt ihr noch irgendwie was zu. Welche Spiele spielt ihr so? Also, ist doch online. Ja, immer die, die man auf der PlayStation spielen kann. Aber nicht muss. Ja, spiel es mal. Uno Online. Noch irgendwas auf einer Konsole oder so? Und Monopoly Online. Nimm als Mentor Superman. Batman Arkham Knight. Ich hab den ganzen Hype im Batman Arkham Knight nicht verstanden. Spielt hier jemand Uno Online? Was? Uno Online. Ja, Uno Online. Spielt es jemand? Easy. Ich steht auch Mensch, ärgere dich nicht online. Ey, lass mal spielen. Ja, okay, alles klar. Uno 3 Online, okay, jetzt geht's los. Nee, Leute, wir machen das so. Wir beenden erstmal die Aufnahme und dann spielen wir alle Cards Against Humanity Online. Ja, genau. Against Humanity. Genau. Oh Gott. Was? Wo kann das hinführen? Wer meine Karten nicht nimmt, hat keinen Geschmack. Okay, Leute, wir machen das jetzt mal so. Ich beende die Aufnahme erstmal. Habt ihr noch was zu sagen? Weil der Podcast in dem Sinne beendet. Ja, abonniert ich hab noch was zu sagen. Alle Katsura. Ja, ganz genau. Genau, die abonniert alle Katsura. Fertig. Alles gut, euer iSam. Und vergesst nicht immer, Happy ist an eurer Seite. Fairy Tail ist super. Nein, das ist nicht. Nakamasen, meine Freunde. Okay, Leute, damit sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Gralix! Ja! Adios. Leute, Verabschiedung, beruhigt euch. Ja, Verabschiedung. Geiles. Ja. Das war ein lustiger Podcast.